1. Paulus und Timotheus, Diener von Christus Jesus, Grüßen al Heiligen in Philippi soe die Aufseherin Diakon der Gemeind. 2. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unser im Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 3. Jeds mal, wenn ich an euch denk, dank ich meinem Gott für die Verbundenheit, die wir teilen. 4. In all meinen Gebieten für euch empfind ich groß Freude, während ich mein Bitten vor Gott bringe. 5. Grund dafür ist ihr beständig mitarbeitem Evangelium, die vom ersten Tag an bis heute angehalten hat. 6. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott, der Diocese gut Werk in euch begonnen hat, es bis zum Tag von Jesus Christus wollend und Word. 7. Es ist nur angemessen, dass ich so über euch denk, ich euch im Hasentrage unter und der Nähe teilhabt, die mir sowohl in meiner Gefangenschaft als auch bei der Verti Diegung des Evangeliums geschenkt Word. 8. Gott kann besuchen, why say ich mich nach euch allen seiner, wo bei mein Zunegung der Tiefenlieb von Christus Jesus entspricht. 9. Mein Gebet ist es, dass ihr lieb durch Erkenntnis und ihr Teilsvermögen immer weiter wachst, damit a geistlich reifer werdet. 10. Auf dies Weise sollte fahig sein, das wesentlich zu prüfen, am Tag Christi rein und one Tadel vor ihm zu stehen. 11. Mogete reih und fruchten der gerechte Kiet sein, die durch Jesus Christus entstehen und zum Lob soe zur Herrlichkeit Gottes dienen. 12. Ich mochte euch wissen lassen, Brüder und Schwestern, das mein gegenwärtig Lage die Ausbreitung des Evangeliums gefordert als behindert hat. 13. Intuition ist im gesamten Praetorium in bei allen anderen bekannt geworden, dass ich mein Fesseln allein im Christi Willen trage. 14. Zudem haben die meisten Geschwister durch mein Gefangenschaft news Vertrauen im Herrn gewonnen und wagen es nun, das Werk Gottes Furchtloser zu verkünden. 15. Zwar predigen einig Christus aus Nieden streitsucht, doch an der Tun dies mit einer aufrichtigen und guten Gesinnung. 16. Letzte handeln aus lieb, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier im Gefängnis bin. 17. Jean Andren Jedok verkunden Christus aus eigenuts und mit unlauteren Motiven, dasie bebsichtigen, mir in meiner Haft zusatzlich Sorgen zu bereiten. 18. Doch was spielt das für ein Roll? Solange Christus auf Jeder denklich weiser verkundet Word, seis aus vorwendode in Wahrheit, freu ich mich darüber. 19. Ich werd mich auch weiterhin freuen. Den ich weiß, dass mir dies durch ihr Gebet und den Beistand des Geistes Jesu Christi zur Rettung dienen wird. 20. Es ist mein Fest Erwartung und Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt wird, sondern dass Christus durch meinen Körper verherrlicht wird, seis durch mein Leben oder durch meinen Tod. 21. Denn für mich bedeutet Christus das Leben und das Sterben wird als ein persönlicher Gewinn betrachtet. 22. Wenn ich jedoch weiterleben soll, ermöglicht mir dies ein Fruchtbär arbeit, weshalb ich mich kaum entscheiden kann, was vor Susehen wäre. 23. Ich fühle mich von beiden Seiten gedrängt, einerseits seiner ich mich danach, aus diesem Leben zu scheiden und bei Christus zu sein, was weitaus besser wäre. 24. Andererseits ist es für euren Glauben und euren Entwicklung notwendiger, dass ich weiterhin higher auf der Erde bleibe. 25. Dich davon überzeugt bin, weiß ich, dass ich bei euch allen bleiben wird, euren Fortschritt und eure Freude im Glauben zu fordern. 26. Wenn ich dann wieder zu euch komme, werdet ihr noch mehr Grund haben, stolz auf das zu sein, was Christus Jesus durch mich bewirkt hat. 27. Achtet vor allem darauf, dass euer Lebenswandel der Botschaft Christi würdig ist, damit ich sehe oder höre, dass fest in einem Geist für den Glauben kämpft. 28. Lasst euch dabei in keiner Weise von euren Gegnern einschüchtern, denn ihr Standhaftigkeit ist für sie ein Zeichen des Verderbens, für euch jedoch ein Zeichen der Rettung durch Gott. 29. Denn euch wird das Privileg verliehen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern am Seintwillen auch leiden auf euch zu nehmen. 30, er steht nun in demselben Kampf, den er früher in mir beobachtet hatten von dem er hort, das ich in Ort jetzt noch für.